Eine lange, sehr lange Zeit ist vergangen, seit sich Meister Oogway und sein großer Rivale der Stier Kai das letzte Mal gegenüberstanden. Aber eines Tages im Geisterreich steht der Stier wieder vor ihm. Kai, alter Freund! Meister Oogway. Unser Kampf hat schon vor 500 Jahren geendet. Nun bin ich bereit für die Revanche. Hat aber lange gedauert. Kai greift Oogway an. Der Meister weicht geschickt aus, sieht aber, dass sein Gegner viel dazugelernt hat. Er weiß, dass dieser Kampf nicht so leicht sein wird wie der letzte. Du bist stärker geworden. 500 Jahre im Geisterreich, da schnappt man das eine oder andere auf. Ich bin im Besitz des Qi jedes einzelnen Meisters hier. Nein, doch. Und schon bald werde ich auch deine Kräfte besitzen. Wann erkennst du es denn endlich? Je mehr du nimmst, desto weniger wirst du haben. Mit deinem Qi kann ich endlich in die Welt der Sterblichen zurückkehren. Und dieses Mal wirst du nicht da sein, um mich aufzuhalten. Es war nie meine Bestimmung, dich aufzuhalten. Für diesen Weg habe ich einen anderen erwählt. Dann werde ich ihn finden und mir auch sein Qi holen. Zur gleichen Zeit gibt es jemanden, der sich keine Sorgen um sein Qi macht, sondern eher um sein leibliches Wohl. Es ist der Drachenkrieger Po, der mit seinen Kampfgefährten gerade einen leckeren Imbiss zu sich nehmen will. Wir hätten gern zweimal die Gerechtigkeitsplatte. Drei. Und ein paar Tofu-Brötchen. Oh, die scharfe Nudelsuppe für Tigress. Möchtest du extra Soße dazu? Aber im Extra-Schälchen. Extra-Schälchen. Nach dem Essen begeben sich die Freunde zum Jadepalast, wo Meister Shifu sie mit einem dramatischen Auftritt empfängt. In der Tempelhalle entzündet er alle Feuerschalen, was er sonst nie getan hat. Der Jadepalast erstrahlt in einem mystischen Licht. Po ist beeindruckt. Starker dramatischer Auftritt. Was ist denn der Anlass dazu? Heute ist meine letzte Unterrichtsstunde. Eure letzte? Wieso? Ich wusste gar nicht, dass ihr krank seid. Ihr wirkt tatsächlich ein klein wenig... Ich bin nicht krank. Gesund, ein wenig gesund. Sehr gesund sogar. Ach, meine letzte Unterrichtsstunde, denn von nun an liegt eure Ausbildung in den Händen des Drachenkriegers. Po braucht einen Moment, um diese Information zu verarbeiten. Was? Ich muss unterrichten? Ich meine, wieso nicht Tigress? Sie schreibt doch immer allen vor, was sie tun soll. Sei still, Po. Da seht ihr's. Nicht Tigress ist der Drachenkrieger, sondern du. Kommt schon, das sind die fünf. Was könnte ich denen schon beibringen? Es gibt immer etwas, das man noch lernen kann. Selbst für einen Meister. Ein Beispiel. Ich zeige dir eine weitere Technik. Der dramatische Abgang. Was ist das? Meister Shifu zeigt zur Tür. Und als alle dorthin schauen, verschwindet er schnell. Po ist verwirrt, als der Meister nicht mehr da ist. Wow! Soll das jetzt ein Witz sein? Wo ist er hin? Poes Gefährten knien nun vor ihm nieder. Meister! Er ist weg, Leute. Alles cool. Wir erwarten eure Anweisungen, Meister. Das Einzige, was du verlieren kannst, ist unser Respekt. Mantis springt Po auf die Schulter. Ich meine ernsthaft. Wie schlimm kann das schon sein? Das erfährt Mantis bereits ein paar Minuten später bei Poes Training. Sehr schlimm! Oh, sehr, sehr schlimm! Okay, nehmt mal ein bisschen Fahrt auf. Monkey, unerschütterlicher Bergposition. Ja, Meister! Tigress, Tornado-Rückwärtshaltung. Ja, Meister. Man merkt es Po an, dass er nicht so wirklich weiß, wie er seine Gefährten trainieren soll. Alles ist völlig planlos. Viper und Tigress, zeigt mir jetzt die Totempfahl-Gift-Technik. Ihr zwei, den schwärmenden Insektenbiss mit einer Gelbschwanzwespe. Pikante Thunfischrum. Poes Freunde hören auf. Ihnen reicht es jetzt. Habt ihr denn wenigstens ein bisschen was gelernt? Ja, dass du nicht unterrichten kannst. Nach diesem Chaos-Training zieht sich Po zurück und geht bis in die Abendstunden spazieren. Zufällig kreuzen drei Enten seinen Weg. Anscheinend hat es sich schnell herumgesprochen, dass seine erste Unterrichtsstunde der totale Reinfall gewesen ist. Das war ja wirklich eine Katastrophe. Ich bin wirklich froh, dass wir nicht Pau sind. Was für ein Loser. Was hat sich Shifuno dabei gedacht? Was hat sich Ugo Eno dabei gedacht? Plötzlich entdecken die drei Pau. Ich glaube, er hat uns gehört. Ich habe gar nichts gehört. Er hat gesagt, du bist ein Loser. Kopfschüttelnd verschwinden die Enten. Diese Bemerkung hat Poe hart getroffen. Er geht zur Statue von Oogway und entschuldigt sich. Als er sich umdreht, steht plötzlich Meister Shifu vor ihm. Könntet ihr damit aufhören? Wie war dein erster Tag als Lehrer? Total demütigend. Hab ich gehört. Wer hat's erzählt? War das Tigris? Ich hörte es von Monkey und Crane und Mantis, deinem Dad und Mrs. Chow aus dem Souvenirladen. Den Enten, die du gerade gesehen hast, und Tigris hat's mir auch gesagt. Ja, hat sie auch erzählt, dass das nie mehr passieren wird, denn ich mach das nicht mehr. Unterrichten oder gedemütigt werden? Beides. Wie konntet ihr bloß denken, dass ich unterrichten kann? Oh, ich wusste, dass du es nicht kannst. Was? Ihr habt mich auf die Nase fallen lassen? Wieso? Wenn du nur das tust, was du sowieso kannst, wirst du niemals mehr sein als das, was du jetzt bist. Ich will gar nicht mehr sein. Mir gefällt, wer ich bin. Aber du weißt ja nicht mal, wer du bist. Was wohl? Klar weiß ich, wer ich bin. Ich bin der Drachenkrieger. Und was genau bedeutet das, Drachenkrieger? Es bedeutet, also, ich ziehe durch die Gegend und knuffe und trete. Beschütze das Tal und so. Knuffen und treten? Denkst du, das war's, was der große Meister Oogway für dich ausersehen hat? Eine 500 Jahre alte Prophezeiung erfüllt sich, damit du deine Zeit damit verbringen kannst, zu knuffen und zu treten und durchs Dorf zu rennen und Kumpels abzuklatschen? Ja. Nein. Oogway sah Großes in dir, Po. Wieder mein besseres Wissen. Mehr, als du in dir selbst zu sehen imstande bist. Eine unglaubliche Kraft wartet auf dich, Po. Eine Kraft, die größer ist als alles, was du dir vorstellen kannst. Meister Shifu konzentriert sich und seine Aura erstrahlt in einem hellen Licht. Er berührt eine Blume, die im Nu ihre Blüte öffnet. Und das am Abend. Po ist begeistert. Wow! Was war das? Das war Chi. Wow! Was ist Chi? Chi ist die Energie, die alles durchströmt, was lebt. Dann heißt das also, wenn ich unterrichte, kann ich auch solche coolen Sachen machen? Nein, ich sage, wenn du unterrichtest, kann ich solche coolen Sachen machen. Oh. Die Beherrschung des Chi erfordert die Beherrschung des Selbst. Oogway saß allein in einer Höhle, 30 Jahre lang. Er stellte sich eine Frage. Wer bin ich? Wer bin ich? Ich kann schon froh sein, wenn du mich mal 5 Minuten nicht unterbrichst. Ah, jetzt muss ich auch noch 30 Jahre lang allein in der Höhle rumsitzen. Ja, nachdem du das Unterrichten gemeistert hast. Unterrichten? Unmöglich, dass ich je so werde wie ihr. Ich versuche auch gar nicht, dich zu mir zu machen. Ich versuche, dich zu dir zu machen. Mich zu mir zu machen? Sekunde, das ergibt doch. Ihr habt's fast geschafft, Shifu. Nur noch etwas verwirrender, dann seid ihr der nächste Oogway. Verzeihung, nichts für ungut. Meister Oogway, ich überlasse euch dann mal wieder eurem ewigen Frieden. Nicht unweit vom Jadepalast entfernt, werden 2 Landarbeiter auf dem Feld Zeuge eines unglaublichen Ereignisses. Der Boden vor ihnen tut sich auf und ein riesiges Wesen mit mächtigen Hörnern steigt aus der Tiefe der Erde empor. Erstarrt vor Schreck sehen sie das Wesen auf sich zukommen. Wo bin ich hier? Auf der Farm meines Bruders. Ah, wenn ich auf euch drauf trete, seid ihr dann tot? Ja. Das Reich der Sterblichen. Hörst du das, Oogway? Ich bin wieder da. Kai ist zurück! Ja? Wer? Kai, General Kai, oberster Kriegsherr von ganz China. Nie gehört. Der Jadekiller, Meister des Schmerzes. Vielleicht kennt ihr mich auch als die Bestie der Rache. Der Witwenmacher. Na schön, ich habe früher mit Oogway gearbeitet. Oh, Oogway, Meister Oogway, ein großer Krieger. Von Meister Oogway haben wir gehört, okay. Weise. Schweig! Kai nimmt einen kleinen Jadeanhänger, der neben anderen an seinem Gürtel hängt. Ein grünlich schimmernder Nebel schwebt heraus und verwandelt sich in ein paar grässliche Monster, die Kai helfen sollen. Sucht Ugues Schüler und bringt sie zu mir. Und wenn ich mit ihnen fertig bin, Ugwe, ist niemand mehr übrig, der sich auch nur an deinen Namen erinnern wird. Kai ist auf dem Weg! Po ist inzwischen zu Hause, sitzt im Badezuber und spielt dabei mit seinen Actionfiguren. Ich bin bereit. Dir eine Lektion zu erteilen. Eine Lektion erteilen? Oh nein, er ist der Drachenkrieger. Er ist so gut aussehend. Danke für das Kompliment. Ja, oh nein, bitte lehr mich nicht zu Tode. Oh. Oh, hey Dad, was gibt's? Ich wollte nur mal ein kleines Bad nehmen. Ping sieht Poe streng an. Okay. Was ist los? Gar nichts. Gar nichts? Ich komme heim und finde dich im Badezuber mit deinen Puppen. Actionfiguren. Und anstatt Badesalz ins Wasser zu geben, kippst du Sichuan-Pfeffer rein. Sichuan? Meine Weichteile. Okay, ja, es ist wirklich was los. Siehst du, mein Sohn? Erzähl deinem Daddy alles darüber. Arm hoch. Und während Poe ihm seine Sorgen beichtet, schrubbt sein Daddy ihn ordentlich ab. Also Shifu sagt, ich weiß nicht, was es heißt, der Drachenkrieger zu sein. Und jetzt muss ich ein Lehrer sein? Ich dachte, ich wüsste endlich, wer ich bin. Wenn ich nicht der Drachenkrieger bin, wer bin ich dann? Ein Lehrer? Lehrer des Kung-Fu? Oh, das ist eine Beförderung. Nimm den Job an. Und eines Tages, wenn du die Verantwortung für den Jadepalast hast, kann ich in der Lobby Nudeln verkaufen. Wieso sitzt du dann noch hier in der Wanne wie ein Baby? Raus, raus mit dir. Los, los, los. Ein neues Geschäft. Wir expandieren. Und der Drachenkrieger-Doppelgänger-Wettbewerb? Oh, den gewinnt doch sowieso immer Mrs. Chow. Und was ist mit dem Drachenkrieger Klößchen-Wettessen? Ich muss meinen Titel verteidigen. Niemand bricht jemals deinen Rekord im Klößchen-Essen. Pick kommt aufgeregt ins Bad gestürmt. Da bricht jemand den Klößchen-Rekord! Schnell zieht Poe sich an und läuft hinaus, wo bereits die Menge den fremden Klößchen-Esser anfeuert. Mehr! Wer ist da meine Klößchen? Vor allem, wer bezahlt dafür? 101! Dass ich das noch erleben darf. 103! Ja, ist das neue Rekord? Poe ist fast sprachlos, als er seinen Widersacher sieht. Auch er ist ein Panda, allerdings ein älterer. Wer bist du? Ich bin Li Shan. Was? Ich bin Li Shan. Ich bin auf der Suche nach meinem Sohn. Die Zuschauer verstummen und bemerken natürlich die große Ähnlichkeit der beiden. Nur Poe und Li Shen scheint das nicht aufzufallen. Oh. Du hast deinen Sohn verloren? Ja, schon vor vielen Jahren. Ich habe meinen Vater verloren. Das tut mir sehr leid. Vielen Dank. Also dann, ich wünsche dir viel Glück. Ich dir auch. Ich hoffe, du findest deinen Sohn. Und ich hoffe, du findest deinen Vater. Beide wollen nun gehen. Aber dann geht ihnen endlich ein Licht auf. Li Shen strahlt Poe an und Poe ihn. Sohn? Du meine Güte, du bist es wirklich. Steh da nicht so rum, umarme deinen alten Herrn. Vater und Sohn fallen sich in die Arme und die Leute jubeln. Ich fass es nicht, dass du noch lebst. Oh, ich dachte, ich hätte dich für immer verloren, kleiner Lotus. Okay. Das ist ein bisschen peinlich. Ich glaube, du verwechselst mich mit einem anderen Panda namens Lotus. Mein Name ist Poe. Ach ja, natürlich. Kannst du ja nicht wissen. Oh, okay. Weißt du, den Namen Kleiner Lotus hast du bei deiner Geburt bekommen. Echt jetzt? Echt jetzt? Ich glaub's nicht. Nach all den Jahren bist du jetzt wirklich hier. Das ist der Wahnsinn. Jetzt will Poe seinen Dad vorstellen. Oh, Dad, komm her, sag Hallo zu... ich weiß nicht. weiß nicht, wie ich dich nennen soll. Ich glaube, er hat gesagt, sein Name ist Lee. Lee geht auf Ping zu, umarmt ihn und erdrückt ihn fast. Komm her. Oh, danke. Danke vielmals, dass du dich so gut um meinen Sohn gekümmert hast. Dein Sohn? Also jetzt mal schön langsam. Woher wissen wir, dass dieser Wildfremde überhaupt mit dir verwandt ist? Sieh dir das an. Unsere Bäuche könnten Brüder sein. Ich zeig dir mal den Bauchgong. Also los, Bauchgong. Als würde man in einen fetten Spiegel gucken. Aber ich verstehe das immer noch nicht. Ich dachte, Po wäre der letzte lebende Panda. Nein, es gibt einen ganzen Haufen von uns. Wo? Hör zu, in einem geheimen Panda-Dorf in den Bergen. Ein geheimes Panda? Wow. Aber woher wusstest du, dass ich hier bin? Ich erhielt eine Botschaft, die mich genau hierher führte. Wie konnte dich eine Botschaft erreichen, wenn dich niemand finden konnte? Klingt äußerst verdächtig. Nein, es war eine Botschaft aus dem Universum. Oh. Oh. Mist. Also, was hat es damit auf sich mit diesem Drachenkrieger? Woher weißt du, dass ich der Drachenkrieger bin? Hat dir das Universum das auch erzählt? Oh. Nein, das Plakat da. Und der Souvenirladen. Da habe ich das Tässchen gekauft. Oh, klar, natürlich, du. Du hast ja keine Ahnung. Ich muss dir ja so viele zeigen. Du wirst Panda stark stolz sein. Komm schon, komm. Po geht mit seinem Vater zum Jadepalast und steigt mit ihm die unendlich vielen Stufen hinauf. Nur noch ein paar Stufen. Ich mache eine kurze Pause. Brennt's bei dir auch so? Hast du auch Panda-Asthma? Liegt das bei uns in der Familie? Dad, du wirst begeistert sein. Das ist das Allercoolste, was es gibt. Das ist die Halle der Helden. Heimat der unvergleichlichsten Kung-Fu-Artefakte in ganz China. Wow, die Hütte ist ja... Panda-stark? Wolltest du das gerade sagen? Panda-stark und das ist es auch. Absolut. Du musst super vorsichtig sein. Hier drin ist alles sehr zerbrechlich, wie die Urne der flüsternden Krieger hier. Die hat mal irgendeiner zerdeppert. Wer? Irgend so ein Idiot. Lee fällt eine Rüstung auf, die ihn sehr beeindruckt. Wow. Das ist die Rüstung vom meisterfliegendes Nashorn. Ich frage mich, ob ich da wohl reinpasse. Kannst du etwa Gedanken lesen? Das habe ich mich auch gerade gefragt. Ob ich da reinpasse? Ob du? Nein, ob ich reinpasse. Oh. Dad, guck mal da! Die Armbrust von Meister Vedder, dem berühmten Thorambok. Dad, und das hier? Gefechtshelme der Armee von Meister Ratte. Wie winzig die sind. Die wasserfeste Rüstung von Meister Delfin finde ich am tollsten. Zieh dir das rein. Das ist die legendäre Schlachtrikscha von Kaiser Falke. Plötzlich bewegt sich die Rüstung von Meister Fliegendes Nashorn. Lee ist nämlich dort hineingeschlüpft. Cooler Schlitten. Dad, was machst du denn? Wir dürfen doch hier nichts anfassen. Oh, entschuldige. Soll ich sie wieder zurückstellen? Ja, das solltest du wohl besser. Aber du siehst so cool aus. Oh. Wie fühlt sich das an? Sind die Scharniere geölt? Riecht's da drin nach Nashorn? Hast du das Gefühl, undurchdringlich zu sein? Hast du das Gefühl, du könntest es mit 1000 Kriegern aufnehmen? Und dass du ohne einen Kratzer davonkommst? Ja, es ist ziemlich cool. Oh, wofür ist das da? Ich zieh mal dran. Lee hat eine Schnalle entdeckt und zieht an ihr. In diesem Moment schließt sich die Rüstung und auf ihrer Rückseite fahren metallene Flügel aus. Po flippt vor Begeisterung aus. Ich hab mich gerade ein bisschen nass gemacht. Sonst noch was, was wir hier drin ausprobieren sollten, Sohn? Die zwei benutzen jetzt noch weitere wertvolle Artefakte und spielen mit ihnen ausgelassen in der Halle herum, bis Meister Shifu mit Poes Kampfgefährten in den Jadepalast kommt. Po verschlägt es die Sprache, besonders weil sein Vater immer noch in der Rüstung des Nashorns steckt. Lee begrüßt die Hinzugekommenen. Hallo? Leute, ich wette, ihr kommt nicht drauf, wer hier aufgetaucht ist. Nicht in einer Million Jahre, ihr ratet mal. Dein Vater! Wow, wie habt ihr das denn erraten? Oh, natürlich, wir sehen ja haargenau gleich aus. Dad, bitte sag Hallo zu meinen Freunden. Mantis, Tigress, Monkey, Crane. Und Viper. Oh, Viper, richtig. Monkey, Sir. Sowas wie meine besten Freunde. Und das ist Meister Shifu. Legendär. Es ist eine Ehre, euch kennenzulernen, Meister Panda. Vielleicht möchte dein Vater uns ja in die Ausbildungshalle begleiten. Euer Sohn wird dort heute unterrichten. Oh. Er ist sicher sehr müde. Du bist doch sicher müde. Er ist müde. Ich zeig ihm die Chrysanthemen-Suite. Was, müde? Nein, ich bin fit. Ich würde dich gern unterrichten sehen. Glaub mir, es ist spaßiger, mir zuzusehen, wenn ich kämpfe. Plötzlich läuten im Tal die Glocken. Was ist da los? Das Tal wird angegriffen. Sohn, angegriffen? Das ist perfekt. Jetzt kannst du sehen, was es bedeutet, der Drachenkrieger zu sein. Mir nach! Kaum sind sie im Tal angekommen, werden sie auch schon von den grünen Monstern, die Kai geschickt hat, angegriffen. Feinde der Gerechtigkeit! Macht euch bereit für den Kampf! Oh, soll das ein Witz sein? Wow. Was sind das denn für grüne Kerlchen? Das sind irgendwelche Jade-Zombies. Jade-Zombies? Yombies! Verhext! Au! Wow, ich kenne diese Typen. Die Meister-Dachs-Zwillinge mit ihrer hammerharten Doppelgong-Technik. Ja, genau die meinte ich. Und der Kerl ist... Nein, Meister Stachelschwein. Auch Monkey wundert sich, als er Meister Stachelschwein sieht. Du bist doch seit 100 Jahren tot. Diese Typen sind voll legendär. Und dieser legendäre Meister Stachelschwein stürzt sich nun auf Poe und wirkt ihn. Ich werde gewürgt von Meister Stachelschwein, das ist ja so cool. Plötzlich stellen die Yombies die Kämpfe ein. Ihre Augen leuchten hell auf und eine Stimme ertönt aus ihrem Inneren. Es ist Kai. Ich sehe dich. Dein Chi ist schon bald mein. Redet er mit mir? Welcher? Die reden doch alle. Boah, du hast recht, das ist ja gruselig. Sollten wir auch versuchen, vielleicht können wir sie zurückgruseln. Zuerst müssen wir wissen, was wir sagen wollen, sonst wäre es überhaupt nicht gruselig, sondern dämlich. Das sind nicht Sie, die reden, ihr Dummköpfe. Ich spreche mit Sie, Kai! Wer? Okay, okay, okay, genug. Die Yombies werden wieder zu einem grünen Nebel, der sich langsam auflöst. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das? Die sind einfach grüner Rauch und puff und dann puff. Ich meine, Shifu, was war das? Kai. Kai? Kai. Nie von ihm gehört. Sofort begeben sich Meister Shifu und seine Schüler in den Jadepalast zurück. Dort sucht Meister Shifu in der Bibliothek nach einer Antwort. Kai, Kai, wo ist es? Hier lagert so viel Weisheit, ich finde rein gar nichts. Ja. Seht her. Alle Antworten befinden sich hier drin. Meister Shifu öffnet eine Schriftrolle und liest. Oh, okay. Hier haben wir es ja. Das ist Oogways Handschrift. Vor langer Zeit hatte ich einen Bruder. Oogway hatte einen Bruder? Waffenbruder, entschuldigt. Er schreibt Waffenbruder. Könnt ihr es nicht gleich ganz entrollen? Ich war ein ehrgeiziger junger Krieger, der eine große Armee anführte. Und an meiner Seite kämpfte Kai, mein engster Freund. Eines Tages gerieten wir in einen Hinterhalt. Ich wurde schwer verwundet. Mein Freund trug mich Tag um Tag auf der Suche nach Hilfe, bis wir in ein geheimes Dorf hoch oben in den Bergen gelangten. Ein uralter Ort der Heilung. Ein Panda-Dorf. Pandas? Ja, Pandas. Pandas, die die Kraft des Chi benutzten, um mich zu heilen. Sie lehrten mich, das Chi weiterzugeben. Aber Kai wollte diese Energie ganz für sich allein behalten. Er erkannte, dass man das, was man geben kann, genauso auch nehmen kann. Ich musste ihm Einhalt gebieten. Unser Kampf erschütterte die Erde, bis es mir schließlich gelang, Kai ins Geisterreich zu verbannen. Sollte er jemals ins Reich der Sterblichen zurückkehren, kann er nur aufgehalten werden durch einen wahren Meister des Chi. Ein wahrer Meister des Chi? So wie ihr! Ich schaff's kaum, eine Blume blühen zu lassen. Ich brauch sicher noch 30 Jahre und eine Höhle. Li Shen steht etwas abseits und hört sich betroffen alles an. Wir brauchen einen Chi-Meister. Er wird immer weiter das Chi der anderen Meister stehlen, bis er auch das letzte verzehrt hat. Mit jedem Meister, den er besiegt, wird er immer mächtiger und mächtiger. Es geht nicht anders. Wir müssen kämpfen. Ich kann es dich lehren, Sohn. Du kannst das? Ja, natürlich. Ich bin ein Panda. Das muss der Grund sein, warum dich das Universum hergeschickt hat. Okay, also was muss ich dafür tun? Du musst mit mir nach Hause kommen. Was? In das geheime Panda-Dorf? Ja, Sohn. Du musst wieder entdecken, was es wirklich bedeutet, ein Panda zu sein. Du musst lernen, wie ein Panda zu leben, wie ein Panda zu schlafen, Und natürlich zu essen, wie ein Panda. Diese 103 Klößchen? Das war erst mein Aufwärmprogramm. Ich hatte schon immer das Gefühl, dass ich mein Esspotenzial nicht voll ausschöpfe. Aber Ping will Po nicht gehen lassen. Er ist damit ganz und gar nicht einverstanden. Du darfst mir Po nicht einfach so wegnehmen. Nein, nein, ich will eine zweite Meinung. Shifu, öffnet eine weitere Schriftrolle oder sowas. Ich finde, er sollte gehen. Schön, eine dritte Meinung. Monkey, Viper, Tigress. Dad, du hast gehört, was Shifu von Oogway vorgelesen hat. Dieser Kerl kann nur durch einen Meister des Chi aufgehalten werden. Und ich kann nur ein Meister des Chi werden, wenn ich weiß, wer ich wirklich bin. Wo? Ich bin ein Panda. Ping weiß, dass er Po nicht aufhalten kann. Ich pack dir was zum Knabbern für die Reise ein. Po und sein Vater packen ihre Sachen und machen sich auf den Weg. Meister Shifu und seine Schüler schauen ihnen nach. Denkt ihr, Po kann noch rechtzeitig Meister des Chi werden? Unwichtig, was ich denke. Wichtig ist nur, was das Universum denkt. Dann ist das ein Nein? Meister, was sollen wir jetzt tun? Du wirst herausfinden, wo Kai ist. Folge der Fährte dieser Jade-Kreaturen. Aber nicht angreifen. Denn mit jedem Gegner, dem er gegenübersteht, wird Kai immer stärker. Warum ich? Nur weil ich gefragt habe? Nein, weil du fliegen kannst. Los! Hättest eben den Schnabel halten sollen. Und nimm Mentes mit. Was? Och Mann, nur weil ich... Ja. Es ist ein beschwerlicher Weg, den Vater und Sohn gehen müssen. Und schon bald knurrt Po der Magen vor Hunger. Oh, Mittagspause. Das musst du mir nicht zweimal sagen. Au. Als Po seinen Korb etwas hart absetzt, macht sich eine Stimme darin bemerkbar. Po erkennt sie sofort und öffnet den Korb. Dad? Ja? Dad? Ja? Was machst du denn hier? Was ich mache? Ich kriege Rückenschmerzen. Musstest du wirklich auf jeden Stein latschen? Nein, ich meinte, warum bist du hier? Was hätte ich denn machen sollen, hä? Was ist, wenn die Pandas nicht das Essen haben, das du magst? Wie willst du es denn schaffen, die Welt zu retten, wenn du einen leeren Magen hast? Meine Anwesenheit bei dieser Mission ist erfolgsentscheidend. Oh, ja, na ja, wir dürfen die Lage des Dorfes nicht mit anderen teilen. Also? Ach so, du denkst, ich könnte kein Geheimnis bewahren, hä? Ich habe Po 20 Jahre lang großgezogen, bevor ich ihm gesagt habe, dass er adoptiert ist. Ernsthaft? Ja. Na schön, wäre auch nicht nett, dich zu zwingen, zurückzufliegen. Du kannst fliegen? Ich bin ein Vogel, Po. Dann geht es weiter durch dichte Wälder und reißende Stromschnellen, über steile Schluchten und schneebedeckte Berge. Als sie sich hoch oben in den Bergen befinden und durch den Schnee stapfen, bleibt Li Shen vor einem Berg mit einem gefrorenen Wasserfall stehen. Wir sind da! Ping schaut den Wasserfall hoch und muss kräftig schlucken. Das sieht nach einem langen, steilen Aufstieg aus. Und mein Sohn hasst Treppen. Also gehen wir wieder heim. Wir sind Pandas. Treppen sind nicht unser Ding. Mein Leben lang wollte ich diese Worte hören. Li schiebt etwas Schnee zur Seite und ein Förderkorb, der an einem langen Seil hängt, kommt zum Vorschein. Alle stellen sich in den Korb. Dann zieht Li einmal am Seil und ein schwerer Felsen kommt am anderen Ende des Seils vom Berg herunter und zieht den Korb zum Gipfel hoch. Oben angekommen steigen sie aus dem Korb und gehen durch ein Tor, das durch den Berg hindurchführt. Das ist das geheime Pandadorf? Kein Wunder, dass ihr es geheim gehalten habt. Wenn ich hier leben müsste, würde ich es auch keinem verraten. Jetzt kannst du Wow sagen. Wow! Als sie das Tor passiert haben, erwartet sie ein unglaublicher Anblick. Sie stehen vor einem Tal mit Wasserfällen, einem Fluss und saftigen grünen Wiesen. Und in der Natur eingebettet liegen die Hütten der Pandas. Po und Ping sind sprachlos. Dann werden sie entdeckt. Li? Hey Leute, Li ist wieder zurück! Sie sind beide da! Er hat seinen Sohn gefunden! Er hat's geschafft, die sind da! Er hat seinen Sohn gefunden. Hört mal an, Li ist wieder da. Hey Leute, Freunde, kommt alle her, das ist mein Sohn. Er ist der Beste. Oh, Drillinge. Hallo, ich bin Kuku. Ich bin Ming Ming. Ich bin Shuai Shuai. Er riecht nach Keksen. Er sieht ja so gut aus, ganz wie sein Vater. Danke. Sohn, das sind deine Cousins, Dim und Su. Ich hab Cousins. Willkommen. Willkommen. Ein kleines Pandamädchen entdeckt Poes Actionfigur auf seinem Korb. Oh, Streifenbaby. So wunderschön. Oh, okay, ganz vorsichtig damit. Das ist meine Actionfigur. Kann ich die behalten? Nein. Darf ich? Nein. Kein Problem. Natürlich, deshalb habe ich sie mitgebracht. Pass gut auf sie auf. Ja, Streifenbaby. Erst jetzt kommt Po dazu, sich seine Artgenossen genau anzusehen. Du siehst genauso aus wie ich, nur als Baby. Du bist genau wie ich, nur alt. Du bist wie ich, nur ein bisschen dicker. Oh, ja. Du bist wie ich, nur mit Hut. Oh, ja, ja. Er trägt wirklich einen Hut. Ihr seht alle so aus wie ich. Ein Festmahl zur Ehre meines Sohnes. Schon wenig später sitzen alle Pandas an einer riesigen Tafel und essen gemeinsam. Die Kinder starren die ganze Zeit Ping an und wundern sich über sein Aussehen. Was für ein Panda bist du eigentlich? Du hast ja so einen komischen Hals. Ich bin auch kein Panda. Was ist das? Mein Hut. Was ist das? Schnabel. Was ist das? Flügel. Was ist das? Klößchen. Keine Fragen mehr. Geh weg, Kleiner. Hier, Sohn, da sind deine Stäbchen. Wow. Danke, Dad. Oh. Was? Wofür sind die Dinger denn? Die hier, das sind Stäbchen. Damit esse ich meine Klößchen. Du meinst, du isst immer nur eins auf einmal? Staunend sieht Po, wie alle anderen sich gleich mehrere Klößchen in den Mund schieben. Ich wusste, dass ich nicht mein ganzes Esspotenzial nutze. Crane befindet sich zurzeit auf seinem Erkundungsflug über der Wüste. Mantis ist bei ihm und sitzt auf seinem Hut. Flügel des Kundschafters! Warum machst du das? Was denn? Nur weil du Flügel des vor irgendwas sagst, heißt das nicht, dass du irgendeine Spezialtechnik kannst. Ist so, als würde ich sagen, Fühler der Macht oder Schnabel des Sandwich-Machens. Flügel der Nichtzustimmung. Oh, da! Plötzlich sehen sie unter sich drei Bekannte durch den Wüstensand rennen. Meister Bär, Meister Huhn, Meister Kroko, was macht ihr denn hier draußen? Der Jadewesen haben unsere Dörfer angegriffen. Wir haben sie bis hierher verfolgt. Stopp! An einem ausgetrockneten See sehen sie ein altes Schiffswrack liegen. Sie müssen da drin sein. Meister Shifu hat uns dringend geraten, nicht anzugreifen. Aber Meister Bär, Meister Kroko und Meister Huhn stürmen schon auf das Wrack zu. Wir müssen da rein. Aber Meister Shifu, du hast allen Ernstes Angst? Sogar Meister Huhn geht da rein. Das feige Huhn. Kaum ist auch Meister Huhn im Bauch des Wracks verschwunden, strahlt ein grünes Licht heraus. Das reicht, ich gehe rein. Mantis, wir haben Befehl. Sie brauchen unsere Hilfe, komm schon. Ich gehe oben rum, du und... Nein, warte. Fürchtet den Kleinen. Na gut, du Kleiner. Mantis stürmt ins Wrack hinein. Oh. Halt durch, Kumpel, ich komme. Fühler der Macht. Ah, funktioniert nicht. Mantis. Jetzt stürmt auch Crane hinein. Aber niemand ist zu sehen. Vorsichtig tastet sich Crane durchs Wrack. Wie aus dem Nichts steht plötzlich der riesige Kai vor ihm. Kai packt ihn, aber Crane entkommt seinem Griff. Dein Chi ist stark. Genau wie das von deinem Freund, dem Käfer. Mantis! Kai zeigt Crane einen kleinen Jade-Anhänger, in dem Mantis eingeschlossen ist. Crane stürzt auf Kai zu, wird aber durch eine ungeheure Energiewelle zurückgestoßen. Keine Sorge, kleines Vögelchen. Ich werde dein Chi gut verwenden. Ich werde den Jadepalast zerstören mit allen, die darin sind. Nein! Crane versucht zu fliehen, aber Kai ist schneller, greift ihn und verbannt auch Crane in einen der Anhänger. Flügel des Bedauerns! Am nächsten Morgen springt Po aus seinem Bett und freut sich auf seinen ersten Trainingstag. Frisch und munter läuft er in Lees Hütte und weckt ihn. Dad! Was ist denn? Bereit für den ersten Panda-Trainingstag. Was? Lerne ein Panda zu sein, meistere das Tier, rette die Welt. Pandas schlafen bis nachmittags. Also Lektion Nummer 1, ab zurück ins Bett. Natürlich. Also läuft Poe zurück in seine Hütte und geht wieder ins Bett. Niemand hat gesagt, das würde leicht werden. Am Nachmittag wird er dann von seinem Vater abgeholt und das Training kann beginnen. Es wird sehr anstrengend für Poe, denn das Training ist ziemlich anders als das von Meister Shifu. Erst als die Sonne untergeht, wird das Training beendet. Vater und Sohn setzen sich auf die Terrasse. Danke, Dad. Wofür denn? Weißt schon, einfach dafür, naja, dass du mir zeigst, wie sich das anfühlt. Ein Panda zu sein. Und? Wann denkst du, bin ich bereit? Bereit? Na, um zu lernen, das Chi zu meistern. Bald. Schon sehr bald. Na komm, ich will dir noch was anderes zeigen. Komm. Lee geht mit Poe in seine Hütte. Entschuldige die Unordnung. Ich krieg hier für gewöhnlich keinen Besuch. Neben einer Kerze sieht Poe ein Bild von seiner Mutter stehen. Es zeigt, wie sie ihn als Baby auf dem Arm hat. Ist das meine Mom? Lächelnd schaut Lee seinen Sohn an und nickt. Das habe ich an deinem 100. Tag machen lassen. Deine Mama hat's nicht geschafft, dich ruhig zu halten. Du hast fast das ganze Papier gefuttert. Das stimmt. Wie war sie so? Oh, sie war einfach der Hammer. Sie war klug, wunderschön, enorm Appetit. Sie war die Liebe meines Lebens. Und dann, gerade als ich das Gefühl hatte, ich könnte glücklicher nicht sein, da wurdest du geboren, mein kleiner Lotus. Ich hatte wirklich alles. Bis zu diesem einen Moment, in dem ich alles verlor. Dad, du brauchst keine Angst zu haben, dass du mich jemals wieder verlieren könntest. Okay? Poe umarmt seinen Vater. Im Jadepalast sind inzwischen viele, sehr viele Nachrichten eingetroffen, die Unheil verheißen. Meister Echse, Meister Ochse, Meister Adler, allesamt, in jedem Dorf vom Meer bis hierher, alle Meister in ganz China, sind verschwunden. Vielleicht sind sie ja alle auf einer Party. Monkey? Ich wurde auch nicht eingeladen. Kai hat ihr Chi geraubt. Wir sind die Letzten, die zwischen ihm und dem Wissen stehen, das Oogway uns anvertraut hat. Die Dorfbewohner, evakuiert. Erledigt, Meister. Crane, Mantis. Noch immer nichts. Oh, wartet, da kommen sie! Tatsächlich landen vor dem Palast Crane und Mantis. Aber sie sind jadegrün und aus ihren Augen dringt ein unheimliches Licht. Und dann erscheint der mächtige Kai vor Meister Shifu. Wie kannst du es wagen, einen Fuß auf diesen Boden zu setzen? Seht euch doch mal an, ihr jämmerlichen Narren. Rutscht förmlich auf dem Bauch zu Füßen von Oogway, dem Prachtvollen. Du bist es nicht wert, seinen Namen auszusprechen. Ich bin es nicht wert, kleines Kätzchen. Ich kämpfte an seiner Seite. Ich liebte ihn wie einen Bruder. Und er hat mich verraten. Und jetzt werde ich alles zerstören. Alles, was er je erschaffen hat! Los! Meister Shifu und die anderen greifen Kai an. Aber nur Tigress gelingt es, Kai einmal zu treffen. Doch dann greifen Crane und Mantis ein, die unter Kais Bann stehen. Sie drängen Tigress und die anderen zurück. Meister Shifu greift Kai nun an. Ich lasse nicht zu, dass du Oogways Andenken zerstörst! Wieso nicht? Er hat meins zerstört. Als Meister Shifu wieder angreifen will, wird er von Kais grüner Energie gegen eine Felswand geschleudert. Shifu! Bringt sie zu mir. Monkey und Viper werden durch Cranes und Mantis böser Energie zu Kai gezogen, der sie dann in seine Anhänger verbannt. Tigress will ihnen zu Hilfe eilen, aber Meister Shifu hält sie zurück. Nein, du musst Po warnen. Meister, bitte. Ein weiterer Angriff Kais trennt die beiden. Tigress wird in die Schlucht katapultiert. Ich werde dir die wahre Macht des Chi zeigen, Bruder. Ja! Nein! Kai lässt zwei lange Ketten auf Ugweis Statue zufliegen. Er zieht sie vom Sockel, schleudert sie gegen den Jadepalast und wirft sie dann in die Schlucht hinunter, wo sie in tausend Stücke zerspringt. Meister Shifu ist verzweifelt. Ugwe, vergib mir. Was sagst du, Ugwe? Vergibst du ihm? Du hast vielleicht den Jadepalast zerstört, aber du wirst niemals gewinnen. Es wird immer einen geben, der dir Einhalt gebietet. Wer? Der Panda? Sein Chi ist stark, aber das wird nicht reichen. Ihn wird genau das gleiche Schicksal ereilen wie dich. Nein. Und so wird es auch allen anderen Pandas in diesem Dorf ergehen. Ein grüner Nebel umhüllt Meister Shifu, löst ihn auf und verbannt ihn in einen von Kais Anhängern. Ja. Tigress hat unterhalb der Schlucht alles verfolgen können und macht sich auf zum Pandadorf. Als der Abend anbricht, geht Po in der Nähe des Tores spazieren, als die völlig erschöpfte Tigress vor dem Tor zusammenbricht. Tigress? Oh. Wer ist die denn? Po läuft zum Tor hinüber und hilft Tigress auf die Beine. Was machst du denn hier? Kai hat das Tal angegriffen. Er hat jeden Meister in ganz China besiegt, auch Shifu und die anderen. Es ist alles weg, Po. Einfach alles. Einfach jeder. Alle sind weg? Einfach alle. Und jetzt ist er auf dem Weg hierher. Er macht Jagd auf dich, Po. Er macht Jagd auf alle Pandas. Wie viel Zeit haben wir? Nicht viel. Bitte sag mir, du hast das Chi gemeistert. Hier, nimm das Baby. Dad! Na gut, wer gehört zu ihm hier? Du musst mir sofort die geheime Chi-Technik beibringen. Nein, ich fürchte, du brauchst mehr Zeit. Leute, beeilt euch, holt eure Sachen. Ich habe keine Zeit mehr, ich muss es jetzt lernen. Tut mir leid, du bist noch nicht bereit. Okay, packt alles ein, Leute. Bin ich doch. Nicht ganz. Wieso? Ich habe alles gemacht, was du wolltest. Ich habe das Schlummern gemeistert, das Verschlafen, Hängematten, Heißbaden. Ich bin total eins mit meinem Panda-Sein. Also warum willst du es mir nicht zeigen? Weil ich es überhaupt nicht kann. Wie, was? Ich kann's nicht, okay? Weißt du, niemand kann es. Vielleicht konnten wir es früher einmal, aber jetzt nicht mehr. Du hast gelogen? Nein, ich... Ja. Wieso? Ich wollte dein Leben retten. Auf einmal erfahre ich, so ein wahnsinniger Klingenschwinger ist hinter dir her. Was soll ich denn da tun? Soll ich einfach gar nichts machen? Ja, ich bin der Drachenkrieger. Kampf mit Wahnsinnigen, das ist mein Job. Aber wegen dir habe ich das Tal unbewacht gelassen. Ich habe meine Freunde ohne Schutz zurückgelassen. Und jetzt sind sie alle. Sie sind alle. Und du wärst das jetzt auch. Ich habe dich einmal verloren. Ich werde dich nicht wieder verlieren. Das kann ich nicht. Das hast du gerade. Po lässt seinen Vater stehen. Als er durch das Dorf geht, kommt Ping auf ihn zugestürmt. Oh, ich mache mir so große Sorgen um dich, dass ich kann nicht mal genießen, dass ich mit allem recht hatte. Jetzt renn, so schnell dich deine dicken Stummelbeinchen tragen. Rennen? Wohin? Wir können nirgendwo hin. Aber was willst du denn jetzt machen? Ich bleib hier und kämpfe gegen dieses Monster. Po, er ist vielleicht ein Monster, aber er ist immer noch dein Vater. Doch nicht er, ich mein Kai. Nein! Ha! Um sich auf Kai vorzubereiten, beginnt Po sofort mit dem Kampftraining. Er trainiert ohne Pause bis in den späten Abend. Als es zu dämmern anfängt, besucht Ping Li in seiner Hütte. Er hat ihm ein paar leckere Klößchen mitgebracht. Hungrig? Nein, ich eigentlich nicht. Naja, vielleicht doch eins. Weißt du, du warst nicht der Einzige, der gelogen hat. Ehrlich gesagt bin ich nicht mitgekommen, weil ich in Sorge war, dass Po Hunger bekommen könnte. Ich habe mir wegen dir Sorgen gemacht. Dass ich Hunger bekommen könnte? Nein! Ich war in Sorge, dass du mir Po wegnehmen würdest. Dass ich was? Ich weiß, das war völlig verrückt. Doch Doch jetzt weiß ich, nur weil du nun Teil von Poes Leben geworden bist, habe ich nicht weniger. Aber Poe hat dadurch mehr. Oh, naja. Ich bin kein Teil mehr davon. Jetzt nicht mehr. Dein Sohn ist sauer auf dich. Willkommen beim Vatersein. Du verstehst das nicht. Ich habe ihn angelogen. Das wird er mir nie verzeihen. Ich habe ihn 20 Jahre lang angelogen. Er denkt bis heute, er wäre aus einem Ei geschlüpft. Manchmal tun wir das Falsche, aber aus den richtigen Gründen. Verstehst du? Er ist verletzt und er ist verwirrt. Außerdem muss er noch die ganze Welt retten. Er braucht seine beiden Daddys. Ping lässt Li nun allein. Poe trainiert immer noch bis zur völligen Erschöpfung. Tigress beobachtet ihn und unterbricht sein Training. So wird das nicht funktionieren. Muss aber. Du denkst nicht klar. Oh doch. Oh nein. Oh doch. Nein. Doch, tu ich. Lass mich. Während des Gesprächs fangen die beiden an zu kämpfen. Ich habe Kai gesehen. Ich habe gesehen, was er kann. Aber er hat nicht gesehen, was ich kann. Der Wuxi-Fingergriff. Ist mein bester Trick. Ich muss einfach nur an Kai rankommen, seinen Finger packen und dann skadusch ab, zurück ins Geisterreich. Er hat eine ganze Armee von Jadekriegern. Alles, was die sehen, sieht er auch. Du kannst dich also unmöglich anschleichen. Du kommst nicht nahe genug an ihn ran. Es wird funktionieren. Ja. Er kann nur aufgehalten werden durch einen Meister des Chi. Oh, du redest schon wie Shifu mit seinem Chi, Chi. Chi dies, Chi das, Chi, Chi, Chi, Chi, Chi. Ich bin kein Meister des Chi, okay? Ich weiß nicht, ob ich der Drachenkrieger bin. Ich weiß nicht mal, ob ich ein Panda bin. Ich weiß nicht, wer ich bin. Du hast recht. Ich kann ihn und seine Armee bestimmt nicht aufhalten. Keiner der beiden hat bemerkt, dass Li Shen hinter ihnen auftaucht. Es sei denn, du hast selbst eine Armee. Du? Nein, nicht nur ich. Wir? Wir alle. Ping kommt hinter Li zum Vorschein und dann das gesamte Dorf. Endlich habe ich meinen Sohn wieder, nach all diesen Jahren. Da muss schon sehr viel mehr kommen als das Ende der Welt, um uns wieder zu trennen. Aber ihr könnt ja nicht mal Kung-Fu. Dann wirst du es uns lehren. Was? Ich kann euch nicht Kung-Fu lehren. Ich konnte es nicht mal Tigress beibringen. Und dabei kann sie doch schon Kung-Fu. Oh, ich weiß, ich bin der Letzte, dem du in diesem Moment vertrauen willst. Aber du musst mir glauben, wir können das schaffen. Wir können Kung-Fu lernen. Wir können genauso werden wie du. Was hast du gerade gesagt? Wir können das schaffen? Nein. Kung-Fu lernen? Nein, danach. Wir können so werden wie du? Ja. Können wir? Nein, könnt ihr nicht. Aber das müsst ihr auch gar nicht. Genau das hat Shifu gemeint. Ich muss euch nicht zu mir machen. Ich muss euch zu euch machen. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Poe umarmt seine beiden Väter heftig. Ich weiß. Danke, Dad. Kein Problem. Ich tue jetzt etwas, von dem ich dachte, dass ich es niemals könnte. Ich werde Kung-Fu lehren. Und schon ein paar Minuten später fängt Poe mit seinem Unterricht an. Alle hören ihm gebannt zu. Also Leute, eure wahre Kraft entspringt aus den Tiefen eures Selbstbewusstseins. Also wer seid ihr? Was könnt ihr gut? Was liebt ihr am meisten? Was macht euch zu euch? Und so trainiert Poe das ganze Dorf. Jeder soll das hervorheben, was er oder sie am besten kann. Poe geht auf jeden einzeln ein. Das kostet Kraft und Zeit. Aber der Erfolg gibt ihm recht. Selbst die Kinder werden mit einbezogen. Sie lieben Klößchen, also sollen sie diese auch als Waffen einsetzen können. Die Zeit vergeht und Poe erkennt schon bald, dass diese Panda-Armee kampfbereit ist. Jetzt gilt es nur noch anhand einer Karte, jeder Gruppe ihre Position zuzuordnen. Okay, passt gut auf, denn ich werde das höchstens noch 10-mal erklären. Der einzige Eingang zu diesem Dorf ist hier. Die Klößchen-Einheit geht dort auf Position, während die Keks-Einheit hier in Stellung geht. Okay, klar, das hatte ich erwartet. Im Grunde ist nur eins wichtig. Ihr müsst die Zombies so lange ablenken, bis ich nah genug an Kai rankomme für den Wuxi-Fingergriff. Alles klar? Ja! Pandas auf drei. 1, 2, 3, Pan! Ey, Leute. Ach, nicht so wichtig. Kann ich euch später noch beibringen. Poes Vater schaut sich alte Schriftrollen an, in denen die Lehre des Chi festgehalten wurde. Poe geht zu ihm und sieht ihm über die Schulter. Ich wünschte, ich hätte es dich lehren können, mein Sohn. Ist schon okay, Dad. Ich... Plötzlich sind aus der Ferne metallene Geräusche zu hören. Er ist hier. Kai nähert sich dem Dorf der Pandas. Er befindet sich bereits unterhalb des Berges am Wasserfall. Durch einen gewaltigen Sprung nach oben landet Kai direkt vor dem Tor des Dorfes, wo er von Poe in Empfang genommen wird. Das nenne ich mal einen dramatischen Auftritt. Aha! Du musst dann wohl der Drachenkrieger sein. Und du musst dann wohl der Kai sein. Bestie der Rache, Witwenmacher. Ja, na endlich, danke. Fast bin ich geneigt, dein Leben zu verschonen. Du willst mich verschonen? Wie wär's, wenn du mich mit deinem Gequassel verschonst? Alles klar, bring mir's hinter uns. Ich werde mir jetzt dein Chi holen und dann das Chi aller anderen Pandas hier. Oh, Gequassel. Hier in... Quissel, Quissel, Quassel, Quassel, in, Quatsch, Quatsch, Quatsch. Hier in... Gequassel. Oh, du pummeliger Kleiner. Kai ist über Poes Respektlosigkeit erbost. Er öffnet einige Anhänger und schleudert Yombis zu Po hinüber. Bringt sie zu mir. Als die Yombis vor Po landen, sind auch Viper, Monkey und sogar Meister Shifu dabei. Oh nein, es ist wahr. Ihr seid wirklich alle grün geworden. Bis auf dich. Nenntest du, warst ja schon vorher grün. Kai lässt seine Yombis angreifen. Los geht's! Po läuft davon. Das hat natürlich seinen Grund, denn er will die grünen Monster in einen Hinterhalt locken. Poes erste Einheit schleudert sich an gebogenen Bäumen wie an einem Katapult hoch in die Luft. Mit so einem Überraschungsangriff haben die Yombis nicht gerechnet. Crane wird dadurch erst einmal außer Gefecht gesetzt. Und so geht es weiter. Aus jeder Ecke des Dorfes stürmen die Pandas hervor und greifen an. Kai ist irritiert. So viel Gegenwehr hat er nicht erwartet. Ihm wird schwindelig bei dem Gewusel und es fällt ihm immer schwerer, seine Yombis zu führen. Poe nutzt nun seine Chance. Er lässt sich einen verschneiten Hügel hinunterrollen und rast als große Schneekugel auf Kai zu. Als sie zusammenprallen, greift Poe Kais Hand und will seinen wirkungsvollen Wuxi-Fingergriff anwenden. Entschuldige, Kugel. Leider schicke ich dich jetzt zurück ins Geisterreich. Skadoosh! Aber irgendwie scheint Kai der Fingergriff nichts auszumachen. Okay, hat nicht funktioniert. Ich versuch's nochmal. Skadoosh! Skadoosh, Skadoosh, Skadoosh. Was zum... Moment, warte! Es funktioniert! Nein! Nein! Nein, doch nicht. Hat Oogway dir den kleinen Trick gezeigt? So ein Pech. Der funktioniert nur bei Sterblichen. Und ich... Ich bin ein Geisterkrieger. Kommt! Kai ruft seine Yombis, die auch gleich zu ihm zurückkehren. Dann greift Kai Poe an. Am Anfang gelingt es Poe noch, seine Schläge abzuwehren. Aber dann wird er ein paar Mal so heftig getroffen, dass er am Boden liegen bleibt. Sohn! Poe! Ich hab mich geirrt. Es tut mir leid. Lauft! Lauft! Lachend geht Kai auf Poe zu und schaut dabei auf seine Kette, an der der Anhänger hängt, in dem Oogway gefangen ist. Na, Oogway? Der hier war dazu auserwählt, mich aufzuhalten. Ich hole mir sein Chi. Und dann das von allen anderen! Und du... Hast du wirklich gedacht, du könntest mich ins Geisterreich zurückschicken? Du bist ein dummer Sterblicher. Das funktioniert nur bei Sterblichen. Du hast recht. Ich kann dich da nicht hinschicken. Aber ich kann dich dorthin bringen. Ehe Kai auch nur begreifen kann, was geschieht, springt Po auf dessen Schultern und greift nach seiner Kette. Was? Sohn! Skadoosh! Sohn! Nein! In diesem Moment werden Kai und Po von einem gleißend hellen Licht umschlossen und lösen sich auf. Zurück bleiben nur ein schwacher Lichtkreis am Boden und ein paar Funken, die wie Schneeflocken langsam zu Boden schweben. Was? Was ist passiert? Wo? Wo ist Po? Er hat Kai mitgenommen. Er hat uns alle gerettet. Nein. Er hat uns gerettet. Aber wer rettet ihn? Po ist tatsächlich im Geisterreich angekommen. Und er sitzt immer noch auf Kais Schultern. Wow! Das Geisterreich, es hat funktioniert. Runter von mir, du! Du hast mich zurückgebracht. Ist nicht meine Schuld. Ich wollte das ja im normalen Reich zu Ende bringen. Dann bringen wir es hier zu Ende. Kai greift Po wieder an und wickelt ihn in schwere Eisenketten ein. Li Shen fühlt, dass sein Sohn sich in höchster Not befindet. Wir müssen ihm helfen. Wir müssen ihm helfen. Okay, kommen wir alle her. Alle zu mir. Gut so, dicht zusammen. Kommt schon. Wir können es schaffen. Li konzentriert sich auf sein Qi. Po, du hast uns gelehrt, was unsere Bestimmung ist. Ein Vater zu sein. Li streckt seine Handfläche dem schwächer werdenden Lichtkreis entgegen. Tigris macht es ihm nach. Eine Freundin. Alle anderen strecken nun ebenfalls ihre Hände aus. Ein Klößchenkicker. Eine Kampfmaschine. Ein Knuddler. Streifenbaby. Ein Bauchgong. Eine Familie. Dann passiert das Unglaubliche. Erst beginnt Lis Handfläche zu leuchten, dann die all der anderen. Gemeinsam schicken sie eine ungeheure Energie zu Po in die Geisterwelt. Kai, der gerade versucht, Poes Qi aufzunehmen, erstarrt vor Schreck. Poes Aura wird plötzlich sichtbar und er strahlt so hell, dass Kai geblendet wird. Cool! In diesem Moment sprengt Poes Qi die Ketten und Kai wird zurückgeschleudert. Wer bist du? Dieselbe Frage habe ich mir auch gestellt. Bin ich der Sohn eines Pandas? Der Sohn einer Gans? Ein Schüler? Ein Lehrer? Wie sich rausstellt, bin ich alles zusammen. Po beginnt zu schweben. Und um ihn herum bildet sein Qi die Figur eines riesigen Drachens. Ich bin der Drachenkrieger. Geschnallt? Siehst du den riesigen Drachen? Mach dich bereit für den Donner! Kai versucht jetzt noch einmal anzugreifen, aber Po wird durch die Aura des Drachens geschützt. Ich habe 500 Jahre gebraucht, um an Uweis Qi zu gelangen. Ich werde mir auch deins holen und wenn es nochmal 500 Jahre dauert... Quissel, quissel, quatsch, quatsch. Quissel, quassel. Du willst mein Qi unbedingt haben? Dann nimm's dir doch. Po streckt Kai die Handflächen entgegen und schickt ihm den Drachen, der in Kais Körper eindringt. Ja, die ganze Kraft ist mein! Aber die Energie des Drachens ist zu stark für Kai. Jedes Qi, das er in sich aufgenommen hat, wird aus ihm herausgedrückt. Und dann verschwindet Kai in einem gewaltigen Lichtblitz. Warte! Nein! Zu viel! Das ist zu viel! Nein! Im Dorf der Pandas starren alle erwartungsvoll auf den Lichtkreis. Plötzlich wird er wieder heller und gibt all die von Kai gefangenen Krieger heraus. Ach, wo ist er? Da sind wir wieder. Kumpel! Ich bin immer noch grün, bei mir hat's nicht funktioniert. Oh, Sekunde, das ist mein normales Grün. Was ist mit Po? Hast du Po gesehen? Nein, ist er nicht hier? Po? Po? Warum ist er nicht da? Po befindet sich noch im Geisterreich. Ihm erscheint jetzt Meister Oogway. Drachenkrieger. Oogway? Oh, oh, oh. glaube ich ja nicht. Wow. Ihr seid super strahlend hell. Genau wie du. Ja, stimmt, hä? Der beste Umhang aller Zeiten. Wenn ich damit schnell renne, sieht das total cool aus. Er steht dir gut. Du bist gewachsen. Ja, muss mich beim Panda-Buffet etwas zurückhalten. Erwachsen. Das hatte ich gehofft, als ich deinem Vater die Botschaft gesandt habe. Ihr habt die Universumspost geschickt. Wow! Ja, weil das Universum dich gebraucht hat. Mich? Du bist zu dem Panda geworden, der du deiner Bestimmung nach immer sein solltest. Aber woher wusstet ihr, dass ich das kann? Am Tag unserer ersten Begegnung sah ich die Zukunft des Kung Fu. Und die Vergangenheit. Ich sah den Panda, der beide miteinander vereinen konnte. Deshalb habe ich dich erwählt, Po. Beide Seiten von Yin und Yang. Und du bist mein wahrer Nachfolger. Oogway reicht Po seinen Stab. Was, ich? Ich kann den nicht annehmen. Du kannst ihn ruhig nehmen. Ich habe noch einen größeren. Was machen wir jetzt? Sag du es mir. Nein! Oogway geht nicht! Ich gehe nirgendwo hin. Ich wohne hier. Oh, stimmt. Du bist es, der jetzt entscheiden muss, ob er bleibt oder geht. Was heißt das? Ich kann wieder zurück? Wer weiß. Ich hab's nie probiert. Noch einmal lächeln sich beide zu. Dann berührt Po mit dem Stab, den er von Oogway erhalten hat, die strahlende Energie, die ihn schweben lässt. Und die trägt ihn in seine Welt zurück. Oh! Oh! Du kannst fliegen! Aber plötzlich verschwindet all die Energie und Po plumpst auf den Boden. Dad! Oh, Sohn! Dass du mir niemals wieder in einem Blütenmeer verschwindest. Oh. Wir dachten, wir hätten dich verloren. Nein, ihr habt mich gerettet. Ihr alle zusammen. Na los, dann kommt mal alle her. Alle umarmen Po. Da taucht Meister Shifu auf. Meister Shifu! Der Schüler ist wahrhaftig zum Leben. Warte, wo hast du den her? Oh, den. Den habe ich von Oogway aus dem Geisterreich. Oh, das war ja klar. Ich glaube, ich habe das Chi gemeistert. Oh, das war ja wieder klar. Kannst du's mich lehren? Los geht's! Und so beginnt Po sofort mit dem Training. Für alle. Auch sein Vater Li trainiert fleißig, bis ihm die Luft wegbleibt. Panda-Asthma,